Rainer und das Jahresende. Bumsti hat Laune. Tagelang. Erfahrungsgemäß lässt sich am Gemütszustand des dicken, fetten Pfannkuchens seine allgemeine Versorgungslage ablesen. Ist er heiter, in gelöster Stimmung und zu einem kleinen Plausch bereit, hat es erst vor kurzem ordentlich Barne geregnet. Bleiben solche größeren Spenden zu lange aus, sinkt die Stimmung wie ein leckes Gummiboot. Grundsätzlich gilt auch, je länger der Monat dauert, desto düsterer ist die Ausgangslage. Spätestens ab dem 20. ist normalerweise Essig mit dem Lieferdienst und die Grundversorgung in der Schimmelschanze wird mit Tiefkühlfraß aus dem niedrigsten Preissegment bestritten. Dann kommt immer so richtig Bunkerstimmung auf und die Lebensmittelversorgung spiegelt den permanenten Belagerungszustand, in den unser Mastdepo sich selbst hineinmanövriert hat. Wenn Monat für Monat die schwindenden Vorräte, die prekäre Versorgungslage und die himmelschreiende Ungenießbarkeit der unbeholfen verzehrfertig gemachten Mahlzeitssurrogate ihm vor Augen führen, wie klein sein Lebensradius geworden ist, wie dicht der Ring aus Abneigung ihm rings auf die speckige Pelle rückt und wie aussichtslos die Hoffnung auf Entsatz geworden ist, möchte man jedes Mal annehmen, dass Bumsti irgendwann mal erkennt, wie abgrundtief und hageldomm er sich in diese ganze bekloppte Farce verstiegen hat, die er frecherweise sein Leben nennt. Aber natürlich wird das nie passieren. Bumsti ist viel zu blöde, um solche Metaphern zu erkennen. Er ist ja sogar zu blöde dazu, irgendwie Buch zu führen über seine Einkünfte. Er hat längst den Überblick verloren. In der 4. Woche irgendeines beliebigen Monats könnte er gar nicht genau sagen, wie hoch denn wohl die nächste Überweisung von Junau ausfallen wird. Er kann sich lediglich daran erinnern, wie oft und in welchem Zeitabstand ungefähr irgendwelche Großspender ihm gleich mehrere tausend Barne auf einmal in den ungeputzten Gierschlund gestopft haben. Und weil das seit Monatsanfang nicht mehr der Fall war, hatte Ende Dezember natürlich eine Laune wie Dresden 45. Er versucht gar nicht erst, dieses Stimmungstief irgendwie zu überspielen. Er hockt sich einfach die Abrissbirne platt, wackelt mit der Wampe und mault den Chat an. Man soll ihm keine Fragen stellen, man soll ihn nicht in Gespräche verwickeln, man möge einfach das dumme Maul halten und ihm Geld schenken. Am liebsten würde er gar keine Mitteilungen mehr im Chatfenster haben, außer solche, die ihn darüber informieren, dass irgendein haltloser Volldepp ihm mehrere tausend Barne gespendet hat. Dann könnte er die Wurststummel links und rechts an den Schwelles patschen, den Spender einen Wahnsinnigen nennen und sie sehr glaubhaft wünschen, es möge bitte kein Barrenkrieg beginnen. Letzteres ist einer der wenigen und seltenen originalen Rainer-Einfälle und bezeichnet den von Bumsti sehnlichst herbeigewünschten Idealzustand, dass zwei oder mehr Spender ihn um die Wette mit Geld bewerfen mögen, in einem ausgedachten Wettstreit des Ziels als fleißigster Geldwerfer im Dragon Monday erwähnt zu werden. Dass er das besagte Format schon seit Monaten nicht mehr ausstrahlt, scheint dem dicken, fetten Schmanzack unterdessen aus dem Spatzenhirn gefallen zu sein. Aber immerhin hat er selbst und ganz ohne Hilfe ein Wort erfunden für diesen Herzenswunsch. Als sich einer der Finanziers, dem hoffentlich zeitnah der Pimmel abfällt, tatsächlich einmal herbequemt, wird er persönlich willkommen geheißen und darf sich gleich anhören, dass er ja lange nichts hergeschenkt da gewesen sei. Ansonsten verbringt Bumsti mehr Zeit mit seinen elektrischen Spielzeugen als mit seinem Publikum. Immerhin gilt es ja, irgendeiner Hedermulle neue Ungezogenheiten und Anzüglichkeiten auf die Stulle zu schmieren, Zweikämpfe in irgendeinem Bezahl-Browser-Game für Kinder zu verlieren oder sonst irgendwelchen Schwachfug anzustellen, der die Laune natürlich auch nicht hebt. Die Endzeitstimmung zum Jahresende ist ja eine liebgewonnene Adventstradition in der Schimmelschanze. Denn Jahr für Jahr nehmen sich die haltlosen Dösköppe, die unseren Schwartenmagen nach wie vor mästen, die besinnliche Zeit zum Anlass, bei anderen Leuten was zu schenken, als nun ausgerechnet dem Mastbommel vom Schauerberg. Seit er sich auf Gedeih und Verderb den Barrenschmeißern ausgeliefert hat, ist beim Suppengmobu zu Weihnachten Schmalhans der Küchenmeister, jetzt schon das 4. Mal in Folge. Hebt natürlich auch die Schanzenstimmung nicht, dass Bumsti so richtig konsequent jeden weggeekelt hat, der ihm noch eine Weihnachtsfreude hätte bereiten können. Und auch dieses Jahr wird wieder ein Name mehr auf die Liste dieser Leute gesetzt, denn die Spenderin seines Weihnachtskalenders sagt sich von ihm los, noch bevor Bumsti das letzte Türchen geöffnet hat. Der Semmelkopf versemmelt zuverlässig jeden, aber wirklich jeden zwischenmenschlichen Kontakt. Und während die Nation das Fest der Nächstenliebe begeht, hockt der Qualemann frierend und missgelaunt vor der Cam und überträgt Ausschnitte aus seinem verpfuschten Leben ins Weltnetz. Jeden Tag. Ohne Pause. auch über die Weihnachtsfeiertage, auch zwischen Heiligabend und Neujahr. Nicht, weil er einsam wäre und der Kontakt mit seinem Publikum ihm menschliche Nähe suggerieren soll. Er hat ja längst keinen Bock mehr auf irgendeine noch verbliebene Form der Interaktion. Nicht, um irgendwem damit einen Gefallen zu tun. Es hat ja längst niemand mehr wirklich Interesse an dem, was der Schinkendulli so tut und treibt, sondern alles wartet nur noch darauf, dass er sich mal wieder so richtig mit Karacho lächerlich macht. Die täglichen Elendsreportagen haben ja nur ein einziges Ziel, denn es hilft ja alles nichts. Barne müssen her, Barne, Barne und nochmals Barne. Denn wie das Jahr sich dem Ende zuneigt, so schwinden Rainerles Ressourcen und er hat noch viel vor. Und weil die Spenden so deutlich kärglicher bleiben als in den Vormonaten, sinkt und sinkt die Laune wie Speckbeppos Lebenserwartung, wie seine Chancen auf Erlösung, wie die Polster seines leidgeprüften Sofas. Dabei hat er die Barne doch gerade so nötig. Immerhin soll ja der tolle neue Internetvertrag mit Gasfaser bezahlt werden und die Grafikkarte und der süße Hasselkasselhund braucht ein neues Halsband. Ach ja, und dann ist da ja auch noch diese leidige Gerichtsverhandlung, die allerdings tatsächlich nicht der Grund für die miese Stimmung ist. Um ihm die Laune zu vermiesen, müsste der Schandsack ja einsehen, dass er im Unrecht ist und gerechte Strafen zu gewärtigen hat. Aber Einsicht ist bei Bumsi ebenso dünn gesät wie Lernfähigkeit oder Schamgefühl. Und außerdem ist das ja alles nichts Neues für ihn. So eine Verhandlung hatte er ja schon mal, das kann ihn nicht mehr schrecken. Damals war ja fast das Leidigste, ohne PKW pünktlich zum Gericht und nachher wieder nach Hause zu kommen. Dass man ihm ein Bußgeld auferlegt hat, drauf geschissen, das konnte er stemmen. Freilich ahnt der Almosen-Wubi auch jetzt, dass ihm wohl noch eine längere Durststrecke bevorsteht, dass es möglicherweise sogar erstmal noch schlimmer wird, bevor wieder fettere Zeiten anbrechen. Aber da er wegen der Finanzen sowieso schon in schlechter Stimmung ist, kann ihm die Aussicht auf magere Zeiten die Stimmung ja nicht noch weiter vermiesen. Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Wie sehr und in welchem Ausmaß das Geld sein ganzes Denken bestimmt, lässt sich natürlich zunächst an Lügenwubis beharrlicher Behauptung ablesen, er mache das Ganze ja nur oder wenigstens hauptsächlich, weil es ihm so großen Spaß bereite. Dass immer genau das Gegenteil von dem, was Wubi mehrfach behauptet, der Wahrheit entspricht, dürfte inzwischen auch der letzte Zuschauer kapiert haben. Und natürlich macht ihm das Streamen überhaupt keinen Spaß mehr. Von dem Moment an, wenn die Elendsreportage losgeht, sehen wir den Prallsack da hocken und bockig darauf warten, dass es endlich vorbei sein möge. Unmittelbar nach Ende der Pflichtstunde hat er meist dringende Frustrationsabfuhr nötig und kompensiert die jüngst erlittene neuerliche Erniedrigung durch Pornokonsum. Am liebsten würde er die hundserbärmliche Barrenbettelei ganz sein lassen. Ein Wunsch, der im Spatzenhörn immer deutlichere Gestalt annimmt, je länger ein warmer Barrenregen auf sich warten lässt. Dann wäre Wunschwubi immer gern ein richtiger, echter YouTuber. Irgendwie müssen sich doch diese 80.000 Abos, auf die er immer noch so bocke stolz ist, zu Geld machen lassen. Deshalb entwickelt er immer irgendwelche blindwütigen Ambitionen, lädt alte Videos neu hoch und geht sogar so weit, ein weiteres Zimmer notdürftig vom Abraum zu befreien. Also von sämtlichem Abraum, nachdem er sich nicht bücken muss. Der Unrat auf dem Fußboden könnte ebenso gut auf dem Mond liegen, der Arschprallo kommt nicht mehr dran. So sieht dann sein alter neuer Greenscreen-Raum auch arschgenau aus wie eine Junkie-Bude. Als hätte man alles, was man irgendwie noch raustragen und verscheuern kann, rausgetragen und verscheuert, sodass nur der Müll und Unrat übrig bleibt. Wir Kinder vom Bahnhof Schauerberg, komplett mit ranzigem Müll an der abblätternden Tapete, der die Erinnerung an bessere Zeiten wachhalten soll, als das Leben noch nicht ganz so rettungslos im Eimer war. Schade nur, dass zu einer Tätigkeit als YouTuber halt Fleiß und Kreativität und Verlässlichkeit nötig wären. Gleich drei Eigenschaften, über die unser Schmannschmock schlechterdings nicht verfügt. Er hat doch nicht mal eine Ahnung, was er in seinem mühselig freigeschaufelten Zimmer eigentlich aufnehmen will. Aber wenigstens hat er für das Arschgebirge von Plauze und die Abrissbirne von Arsch schon mal Platz geschaffen, falls er doch noch mal die Kraft aufbringt, sich für die Dauer einer viertelstündigen Aufnahme richtig hinzustellen, aufrecht auf seine zwei hornichten Hinterläufe, fast wie ein richtiger Mensch. Könnte ja sein, dass ihm doch noch mal was einfällt, dass er dann natürlich sofort als groß angelegtes neues Format ankündigen, das dann endlich den YouTube-Karren aus dem Dreck ziehen wird. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ein weiteres todsicheres Indiz für die allumfassende Allgegenwärtigkeit der Finanzlage ist Bumstis Jahresrückblick. Was schafft es denn auf seine Liste? Was hat ihm denn das vergangene Jahr so vermiest wie nichts anderes? ein veritables Heer enthemmter Spasten, die den Dorfmief seiner Provinzheimat nur dazu störten, ihm ihr Missfallen kundzutun? Die vielen, vielen menschlichen Enttäuschungen? Die traurige Tatsache, dass er keinen einzigen seiner Pläne für das Jahr in die Tat umsetzen konnte? Was war es denn nun genau? Richtig, die zwei größten Belastungen seiner Kasse. Er musste seinen BC-Computer erneuern, und das war so teuer, dass die Kohlen nicht mal für die Grafikkarte gereicht haben. Und deshalb hat er auch immer noch kein Auto, die zweite große Wunde, die nur deswegen weiter schwert und suppt und eitert, weil halt solche Ebbe herrscht im Drachenhort, dass er sich auch 15 Monate nach seinem Unfall noch keinen fahrtüchtigen Gebrauchtwagen absparen konnte. Bezeichnend auch, dass selbst der letzte gewissenlose Protestantenjockel, der da in Gottes vergessener Drecksprovinz den Bauerndullis gebrauchte Autos andreht, sich nicht auf irgendein Finanzierungsmodell mit dem Qualemann einlassen will. Zwei Kassenposten mit einem Gesamtwert von unter 3000 Euro sind für einen 30-jährigen Alleinstehenden, der ein Haus geerbt hat, der definitive Faktor, warum sein Jahr so scheiße war. Man kann es sich nicht mehr ausdenken. Echt nicht. Gottverdomme. Wie vernichtend das Urteil über sein eigenes Leben ist, dass der Pleiteprallo sich damit ausstellt, kriegt er natürlich nicht in sein Spatzenhirn. Der arme, domme Knallkopf. Den dritten Hinweis auf die prekäre Finanzlage liefert der domme Qualsack selbst, durch die bemerkenswerte Souveränität, mit der er jedes Mal reagiert, wenn er auf die Kohlen angesprochen wird. Dann wird nämlich verlässlich die Platte aufgelegt, dass er ja im Geld nachgerade schwimme und dass es im Gegentum die bösen Hader sind, die mit dem Rücken zur Wand stehen und kein Einkommen und keine Rücklagen haben. Wer dann ganz still ist, kann hören, wie es in dem schweinshässlichen Mostkopf klickt und surrt und rattert. Das ist der Projektor, der dann aus Leibeskräften rendert, die unliebsame und trotz aller dahingehender Anstrengungen ja schlecht als recht verdrängte Erkenntnis nach außen zu kehren. In derselben Liga spielt der gute, alte Arbeitslosen-Trigger. Es ist einfach zu und zu schön, dass auch nach all den wunderbaren Jahren dieser allererste Stachel immer noch so tief sitzt und bei der leisesten Berührung schmerzt. Denn damit fing alles an, in der guten alten Arbeitspolizeit, als Leute mit schlechter Beobachtungsgabe noch annehmen konnten, hier habe ein zwar deutlich vertrottelter und augenscheinlich recht beschränkter, aber insgesamt irgendwie ja doch liebenswerter, weil unverfälschter und halt authentischer Medal-Dulli seine YouTube-Karriere gestartet. Das ist natürlich wieder alles falsch. Denn unverfälscht oder gar authentisch war er nie, der Speckbeppo. Er hat sich von Anfang an für klüger gehalten als seine Zuschauer und noch bevor die Kamera zum ersten Mal anging, war er sich bereits sicher, er könne alle Zuschauer an der Nase herumführen, täuschen und nach Strich und Faden verarschen. Und von dieser freilich auf schier nichts gegründeten Annahme kann und kann das Blödarschgebirge nicht lassen. Wenn nicht nur, dann sicherlich auch, um die akribischen Bohrer und Offenleger und Enthüller Lügen zu strafen, die ihm seine Harzer Existenz vorwarfen, hat Bumsti der Arge den ungeschlachten Rücken gekehrt. Ha, wie sie alle nichts wissen und gar keine Ahnung haben, die dommen Hader, die ihn für einen Harzer halten. Denn inzwischen ist er Internetbettler und kann, wie er nicht müde wird zu betonen, davon leben. Ohne ins Detail zu gehen, wovon denn eigentlich? Dann zählt er Videos und Streams auf und erwähnt noch 100 andere Dinge, die genauso seiner beschränkten Einbildungskraft entstammen, wie die mehr als 50 Jobs, die er schon gehabt haben will. Das wären übrigens, zieht man das Jahr beim Plaste-Jakob und das beim Kolpingwerk ab, kurz überschlagen ungefähr ein Job pro Monat, bis Rugi eingebuddelt wurde. Deshalb fällt Bumsti es auch so schwer, Danke zu sagen für die Barne. Sie sind seine Lebensgrundlage. Bleiben Sie mal aus, ist sofort Polen offen. Rücklagen hat er keine, dafür aber einen Haufen Schulden, und wenn er den Stromzähler nicht füttert, gerät er unversehens in den Sog eines Teufelskreises, an dessen Ende der völlige Kollaps stünde. Nicht genug Barne, kein Strom. Erst recht keine Barne, erst recht kein Strom. Fertig, aus, Offenbarungseid. So viel ist selbst dem Arschprallo klar. Und klar ist ihm auch, wie viel von den gottverdammten Barne abhängt. Zeigt der Chat eine Spende mit hoher Zahl an, ist Bumsti immer erst erfreut und dann merklich geknickt und enttäuscht, wenn er entziffert hat, dass es sich um Likes handelt und nicht um Barne, von denen es da eben paar tausend gegeben hat. Aber weil er es halt nicht lassen kann, sein Publikum an der Nase herumführen zu wollen, muss er halt die ganze Zeit so tun, als seien ihm die Barne völlig schnuppe, als würden sie ihn überhaupt nicht interessieren. Und immer, wenn er in Kontakt gerät mit der Außenwelt, wenn ihn Agumbel nach Nürnberg kutschieren muss zum Strom kaufen oder irgendeine Nachbarin in den Supermarkt, dann muss ihm eigentlich klar werden, wie prekär seine Lage und dass das durchaus nicht normal ist. Andere Männer in seinem Alter haben keine Prepaid-Zähler und werden nicht alle naslang von der Sparkasse angerufen und kriegen nicht das Amazon-Konto gesperrt. Aber andere Männer in seinem Alter haben halt auch eine Arbeitsstelle. Und immer wenn man Bumsti daran erinnert, dass er eben keine hat und ihm deshalb das Wasser eigentlich schon bis zum Hals steht, oder stünde, wenn er noch einen Hals hätte, dieser haltlos kaputtgefressene Haufen Schwabbel, dann lässt im Klüterkopf innen drin der Schellenaffe seine Chinellen fallen und der Projektor sirrt und rattert und aus dem Gesichtsarschloch quallt und schwallt der trotzige Sermon vom erfolgreichen YouTuber, der es geschafft hat, mit Rumsitzen Geld zu verdienen, der sich das erarbeitet hat und alle anderen sollen mal klarkommen. Er versucht es halt immer wieder, der arme, domme Knallkopf. Er glaubt, wenn er sich selbst das nur oft und laut genug einredet, dann wird es schon stimmen, dann wird es schon irgendwie in Erfüllung gehen. Immerhin ist er ja immer noch nicht verhungert, Strom ist auch noch da und Heizöl, und wenn's trotzdem kalt wird, weil keine Kohlen für neue Fenster da sind, dann setzt er halt eine Mütze auf. Den dummen Zuschauern kann er ja erzählen, er mache das, weil er mit Mütze so schlank aussieht. Man kann es sich echt nicht mehr ausdenken, Gottverdomme! Zu allem Unglück kommt zuletzt dann noch, dass der Suppengumbo sich von einem anderen, klammheimlich liebgewonnenen Irrsinnsplan endgültig verabschieden musste. Ein gefeierter und natürlich überreich bezahlter Bestseller-Autor wird er auch nicht mehr werden. Er ist kein Autor mehr. Und wenn man ihn nochmal darauf anspricht, wird er mit Sicherheit behaupten, das auch niemals geplant oder auch nur gewünscht zu haben. Ursache dafür ist zum einen die traurige Tatsache, dass der Lustlord seine Porno-Eskapaden jetzt direkt auf Pornhub zelebriert. Das ist einfacher und bequemer, als vor oder gar beim Wichsne immer erst mühevoll Sätze formulieren und hinklären zu müssen. Zum anderen aber ist seine Autorenambition nun auch vermint, verbunden mit einer Kränkung, die ihn nicht pointierter hätte treffen können, wenn sie tatsächlich darauf ausgelegt gewesen wäre. Denn irgendeinem, ich weiß nicht wer es war, irgendeinem Ehrenhader ist es gelungen, Bumsti dazu zu bringen, sich Folge 4 der sonderschönen Animationsserie Die drei Tintenkleckse anzuschauen, und zwar live im Stream. Da geht es um drei Autoren, die Herren Poe, Lovecraft und King, die als Männer-WG allerhand fantastische Abenteuer erleben. In Folge 4 nun ziehen die Schreiber von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu erbitten, und jedes Haus, wie sollte es anders sein, ist von anderen berühmten Autoren bewohnt. Ganz zuletzt führt der Weg an der Schanze vorbei. Und bis es soweit ist, wird Bumstis Geduld beim Zuschauen auf eine harte Probe gestellt. Er erkennt natürlich keine der vorkommenden Figuren, er versteht keine der Anspielungen, und die ganze Zeit geht es nicht um ihn. Er ist schon drauf und dran abzuschalten, bis er endlich die Schanze erkennt und die Leiche von RBS, die vor dem Haus liegt. Dann erscheint er selbst in übermannsgroßer Drachengestalt, wütet herum und wirft mit einer Axt. Endlich ist Bumsti im Bilde. Jetzt geht es um ihn und er kann sich an der Darbietung freuen. Dann darf er sogar noch das Regenbogenschaf verbrennen. Hurra! Und just in dem Moment, in dem Bumsti anfängt zu glauben, hier habe sich wirklich und wahrhaftig jemand alle Mühe gegeben, ihn gut dastehen zu lassen und ihn zu huldigen, zack, wird der Drachenoger von einer Axt erschlagen. Von einer Nebenfigur, die er nicht erkannt hat. Abspann. Wie gesagt, wäre das Ende der Folge tatsächlich dazu gedacht gewesen, Bumsti Vollrohr ins Messer laufen zu lassen, es hätte nicht besser passen können. Die heillose Verwirrung auf dem hageldommen Pfannkuchengesicht, das war einfach zu und zu schön. Man stelle sich vor, dass man selbst bei Nutzung des Internets plötzlich auf eine Seite trifft, die mit kryptischen Schriftzeichen in einer unbekannten Sprache gefüllt ist, die Bilder von einem selbst illustrieren. Verwechslung ausgeschlossen, die Details sind eindeutig, man erkennt sich selbst, hat aber gleichzeitig absolut keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Irgendwie wird auch eine Geschichte erzählt und erst hält man sich für ihren Helden, nur um am Ende die eigene Schlachtung zu erleben. Warum? Man weiß es nicht. Wer war's? Wieder keine Ahnung. Wie ein belastender Traum, an den man sich beim Erwachen nur vage erinnern kann. So oder so ähnlich muss Bumsti sich in diesem Moment gefühlt haben. Hier durfte er vielleicht zum ersten Mal einen Blick darauf werfen, wie tief der Kaninchenbau inzwischen ist. Es geht längst nicht mehr nur um irgendwelche Hater-Kanäle, die ihm Content und damit Klicks und Abos klauen. Die hat er immer in seinem armen, dummen Knallkopf. Gegen diese nimmermüde Hydra der Restreamer und Zusammenfasser führt er seit Jahren einen aussichtslosen Kampf, weil die eben fleißiger und klüger sind als er. Aber dass es längst eine schier unübersehbare Fülle an Material gibt, das ihn zum Inhalt hat, aber ganz ohne seine erbärmlichen Inhalte auskommt, davon hat er noch immer keine Ahnung, der arme, dumme Knallkopf. Aber zumindest durfte er jetzt mal reinschnuppern. Und zumindest durfte er mal erahnen, wie abgrundtief die Verachtung ist, die ihm entgegenschlägt. Und sie wird immer noch tiefer werden. Gott verdammt!